Wenn dem so ist, warum wird die Heiligung der Seelen im Besonderen dem Heiligen Geist zugeschrieben? Da geht es ja um die Attributionen, die Zuschreibungen. Was schreiben wir jeder einen der anderen göttlichen Person zu, was durchaus legitim ist, was die Kirche immer gemacht hat, wie es die Kirche immer gelehrt hat. Wieso wird also unsere Heiligung besonders dem Heiligen Geist zugeschrieben, so wie die Schöpfung hier, dem Vater, die Erlösung, dem Sohn? Die Heiligung der Seelen wird im Besonderen dem Heiligen Geist zugeschrieben, weil sie ein Werk der Liebe ist und die Werke der Liebe dem Heiligen Geist zugeschrieben werden. Das ist eben mehr der Art des innergöttlichen Hervorgangs des Heiligen Geistes aus dem Vater und dem Sohn entspricht, ja, verwandt ist. Gott heiligt uns durch seine Liebe, dem uns seine Liebe mitteilt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn für sie dahin gegeben hat. Das ist natürlich Menschwerdung, die kann man natürlich nur vom Sohn sagen. Der Heilige Geist ist nicht Mensch geworden, auch der Vater ist nicht Mensch geworden. Aber erlösen tut uns dann doch wieder Gott, Christus als Gott. Alles sehr kompliziert, sehr einfach zugleich.